Vielleicht etwas leer, aber interessant. Im schlimmsten Fall sind Anstandsgebäude und allgemein menschlicher Zustand identisch. Erfolgreich auszubrechen, heißt dann noch lange nicht, dass der Zustand aufhört. Es geht natürlich und zuerst vor allem darum, die Mauer zu überwinden, hinter der man gefangen sitzt. Schlimm wird es nur, wenn die Mauer im eigenen Kopf steht. An einem Mittwoch klettert Herr Franz M. über die Anstaltsmauer von Wiesenberg und springt herunter auf die Straße nach Süden. Dann rennt er in Richtung Heimat. Er wird den größten Teil der Strecke im Auto mitgenommen. Das Institut des Chefredakteurs Dr. Reihe bleibt samt der Parolen, die auf der Mauer stehen, zurück und verschwindet vor ihm. Oder? Ja, Franz, Mensch, gerade habe ich an dich gedacht. Noch dazu in Begleitung. Ja, Franz, Mensch, gerade habe ich an dich gedacht. Tag, Adolf. Angenehm, Adolf. Adolf Erich Weser. Wie geht's denn so? Clara, Sie gestatten. Darf ich vorstellen, das ist der Adolf. Adolf, das ist Frau Zorn. Sie hat mich mitgenommen. Wieso mitgenommen? Im Wagen. Ach so. Hast du keinen mehr? Ist was passiert? Keine Ahnung. Ziemlich kurz angebunden, was? Franz, alter Hase. Lass dich anschauen. Was hast du denn gemacht die ganze Zeit? Apropos, wieso Erich? Also heiße ich doch. Im Prinzip heiße ich natürlich Adolf. In erster Linie, meine ich. Heutzutage heißt ja kein Mensch mehr Adolf. Beinahe niemand, möchte ich meinen. Die sind ja fast alle tot. Mag sein, schon möglich, aber die Tendenz ist eher rückläufig. Also ich, wenn ich sagen muss Weser, dann sage ich auch Erich nach Adolf. Reine Gewohnheitssache, macht sich besser. Man kann ja nie wissen, völlig automatisch. Es kommt schon darauf an, wann einer geboren ist. Nicht nur astrologisch, sondern überhaupt. Sowas hört man. Franz, du kennst dich aus. Hier lang, wenn ich bitten darf. Frau Dorn. Zorn. So, bitte, aufgepasst. Achtung. Verzeihung. Halb so schlimm. Du liebe Güte. Nichts passiert. Tut mir leid. Bitte. Was ist denn das? Es war ein Modellbau, frisch geklebt, halb fertig. Turbinenschacht, 1 zu 100, Wasserwerk. Hier muss ich innen noch dunkelblau. Wasserwerk? Aha. Interessant haben Sie es hier. Vielleicht etwas leer, aber interessant. Prost. Dunkelblau haben Sie gesagt? Ja. Ja, seit der letzten Reise leben wir aus dem Koffer. Innen streichen muss ich den auch noch, den Schacht meine ich. Alle 10 Meter kommt eine Zahl, gelb auf blau. Jede Menge Platz, kann man sich direkt dran gewöhnen. Ja, ja, sehr vernünftig. Bisschen sehr laut ist es hier. Möchten Sie vielleicht, wir sollten was trinken? Was darf ich anbieten? Ja, der neue Flugbetrieb. Sie haben die Landebahn verlängert. Alpenrundflug und so weiter, Fernverkehr, Militärflughafen auch natürlich. War höchste Eisenbahn, rot oder weiß. Franz? Du sagst ja überhaupt nichts. Hast du Stimmbruch oder was? Also, ich muss schon sagen, hier im Gebirge, das hätte ich mir aber anders vorgestellt. Der Herr Franz, der hat schon während der Fahrt keinen Bock gehabt. Und die letzten paar 100 Kilometer, seit kurz hinter Wiesenberg, hat er nichts mehr geredet. Ich auch nicht. Wird einem ja leicht über beim Fahren, dass viele reden. Rot? Gut. Sie auch? Ja. Prima. Ich hab sowieso nur Roten da. Ja, wissen Sie, es geht entweder nach vorne oder überhaupt nicht. Danke, ja. Prost allerseits. Die Infrastruktur muss stimmen, sage ich immer. Nimm erst mal einen Schluck, Franz, dann geht's ja gleich besser. Zum Wohl und auf Ihr Spezielles, Frau Zorn. Prost, Herr Weser, danke. Auf die Wasserwerke. Sagen Sie doch einfach Clara. Mit Vergnügen, wir wissen ja. Adolf. Prost. Prost. Volles Rohr, wenn's nach mir geht. Vielleicht eine Kleinigkeit zum Beißen? Lebkuchen? Oder vielleicht ein Wurstbrot? Clara? Vielen Dank, vielleicht später. Aber der Lärm. Franz? Dass Sie das aushalten. Ist mir persönlich lieber als das andauernde Gebimmel vom Kloster drüben. Bei mir schon eher für die Schubkraft. Immer volles Rohr, wenn's nach mir geht. Hab nichts dagegen. Du kennst mich ja schon lange genug, Franz. Hab ich recht? Naja, ich weiß nicht. Schon möglich. Ist ja schon lange her. Prost, Franz! Im Prinzip hat sich da noch nichts geändert. Sagen Sie, Herr Adolf, der Tisch da drüben? Ja, die Fahrt. Ziemlicher Brocken, was? Von Dings da. Wiesenberg. Ja, richtig. Paar 100 Kilometer, schätze ich. Noch einen Schluck? Nein, 780, ja. Danke, danke, mein Glas ist halb voll. 4 Quadratmeter. Was? Ach, der Tisch. Ja, dürfte hinhauen. Kommt hin ungefähr. Lauter Panzer. Haben Sie Kinder? Ja. Fast alle Typen aus dem Zweiten Weltkrieg. Inklusive neueste Modelle. Alles Maßstab 1 zu 30. Radikal oder konservativ, völlig egal. Der Junge ist außer Haus. Macht einen Kurs für Programmierer. Wie alt ist er denn? 9, seit Oktober. Wo sind denn die Flieger? Platzmangel. Du weißt ja, nur das Allernotwendigste. War schon immer meine Devise. Wie viele Panzer sind denn das? Knapp 300. Der Rest ist verpackt. Wo warst du denn, Franz? Ach ja, stimmt, Wiesenberg. Was zum Hintern machst du denn in Wiesenberg, wenn ich mal fragen darf? Was programmiert er denn da, ihr Herr Sohn? Mein Gott, ist das laut. Also so ein Lärm, wie man sich an sowas gewöhnen kann. Der Herr Franz war zur Korrektur bei dem Herrn Doktor. Reihe. Dr. Karl Reihe. Schon mal gehört? Nein. Wieso, was sagt er denn? Habe ich dir, glaube ich, geschrieben. Den Rest habe ich der Frau Clara erzählt. Man kann ja nicht alles zweimal, nicht wahr? Es irritiert mich wegen der Stimme, hauptsächlich. Der Herr Franz hat einen Schock. Kurz nachdem er eingestiegen ist, knapp hinter der Mauer, hat er gesagt, dass der Herr Dr. Reihe... Wie meinst du denn das mit der Stimme, Franz? Ja, richtig. Von der Stimme haben Sie mir aber nichts gesagt, Herr Franz. Jetzt kann ich mich aber nur noch an die Stimme erinnern. Hauptsächlich von dem Herrn Reihe. Ist ja egal. Egal finde ich das aber nicht. Schätzt du das, Clara, wenn ich eine Zigarre rauche? Ich würde mir gerne eine anstecken. Wieso? Nein. Ich rauche selber gern Zigarren. Was wollte ich denn... Ach ja, da hat der Herr Franz gesagt, was der Dr. Reihe für eine Politik vertritt im Großen und Ganzen. Die Patienten, sagt er. Wieso Patienten? Nun, die Patienten, besonders solche wie der Herr Franz, die sich für was Besonderes halten. Ach, die Normalen, meint er. Ja, die wären alle nicht krank, sagt er. Die hätten nur eine Angst vor der Normalität, weil sie sich für was Besonderes halten. Na klar, gibt ja niemand, der sich nicht so vorkommt. Demnach gibt's sowieso nur Patienten. Mehr oder weniger, spielt keine Rolle. Und weiter? Ja, eben. Und weil sie, sagt er, weder ein Schicksal noch die Praxis ertragen können und eine Angst haben vor der Masse... Ja, und keine Massenmenschen sein wollen. Und deshalb müssen sie auch korrigiert werden. Dass der Tick, der spätbürgerliche und privatkapitalistische, wieder verschwindet, hat er gesagt. Diese Einbildung. Von mir aus? Lass mir mal den Aschenbecher rübergeben, Franz. Danke. Politik, reine Ansichtssache. Radikal oder konservativ, völlig egal in der Praxis. Und überhaupt. Ohne Technik geht's auch nicht. Jetzt würde ich aber ganz gerne über was anderes reden. Weil eigentlich ist es ja ununterbrochen das Gleiche und ich weiß auch gar nicht, worum es geht. Haben Sie Feuer? Ich glaube, wir waren von diesem, wovon waren wir denn ausgegangen? Das hat ja auch seinen Reiz, wenn man nicht weiß, wohin die Gespräche führen. Normalerweise, glaube ich. Und wovon Sie handeln vor allem? Was ich fragen wollte, Franz, warst du krank oder was? Hast du meinen Brief nicht bekommen? Sie sollten sich da vielleicht eine Dichtung machen lassen. Schalldämmend oder sowas. Also bitte, mich stört's nicht. Das ist ja überhaupt noch gar nichts. Da, wo wir zuletzt gewohnt haben, da war den ganzen Tag eine Brandstiftung nach der anderen. Und nachts erst. Die Feuerwehr gleich daneben, hinten die Polizeischule. Jede Woche ein Rohrbruch. Direkt vorm Haus, mitten auf der Hauptstraße. Aber den Kindern hat's gefallen. War eine schöne Zeit. Beinahe hätte ich die Sammlung verkauft. Ans Museum. Sammlung? Ja, die Panzer und die Flugzeuge dazu. Hätten wir noch ein Jahr bleiben können. Aber so, eher peinlich im letzten Moment. Das mit dem Brief ist mir auch peinlich. Bekommen habe ich ihn ja, aber finden tue ich ihn nicht. Hast du einen Durchschlag? Den hätte ich gern gelesen. Nichts für ungut. Und warum haben Sie dann diese Dinger da nicht verkauft? Keine Arbeitserlaubnis. Alle 3 Monate mussten wir ausreisen und anschließend wieder einreisen. Aber sonst war's prima. Bis auf Kleinigkeiten, aber das führt zu weit. Ihr bedient euch doch. Ich habe noch eine Flasche draußen. Erzähl, worum geht's? Ja. Ach, das ist mir eher listig. Inwiefern? Also, die Kleine zum Beispiel, die spricht Mexikanisch und Englisch und reagiert nicht aufs Deutsche. Der Junge, der dolmetscht, versteht alles fließend. Der besteht darauf, dass ich ihm alles, was er übersetzen soll, auf Englisch sage. Mit der Kleinen redet er dann Spanisch. Also, Moment, Moment. Also, jetzt bin ich ganz durcheinander. Wo ist denn die Kleine? Ach, die haben wir tagsüber am französischen Kindergarten. Da gibt's als Nebenfach Spanisch. Ich muss ja auch mal meine Ruhe haben. Deutsch lernen sie da auch. Finde ich eine ganz prima Einrichtung, mehrsprachig. Ich komme da nicht mehr mit. Wie alt ist denn das Kind? 2,5. 3 Jahre waren wir drüben. Am ersten Tag habe ich mit dem neuen Wagen einen Pfosten umgerannt, direkt an der Grenze. Nein, das war umgekehrt. 3 Jahre und 2,5 waren wir drüben. Was für ein Pfosten? Ich habe gar nicht gewusst, dass du Auto fahren kannst. Mit einem Schild dran an der Einfahrt zu unserem Garten. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir an der Grenze waren. Im zweiten Jahr habe ich ihn rückwärts umgefahren beim Wenden. Vor der Abreise habe ich ein neues Schild gekauft, war schon stark verbogen. Beim Wegfahren habe ich zum letzten Mal am Steuer gesessen und wir sind dann noch einen Tag länger geblieben. Ich habe zum zweiten Mal ein neues Schild gekauft und gleich einen neuen Pfosten dazu. Nächsten Tag haben wir uns ein Taxi genommen. Und Sie fahren viel mit dem Auto? Nur wenn es nicht anders geht. Kann man schon sagen, höchst selten. Und was machen Sie, Clara? Wir haben noch nichts gegen diese Frage, oder? Ich habe da so meine Zweifel. Ein Wunder. Beruflich, habe ich gemeint. Was Sie beruflich machen, wollte ich wissen. Ja, das habe ich auch so verstanden, dass Sie nach meinem Beruf gefragt haben. Ich habe Sie doch aber auch was gefragt. Was war das nur? Wegen dem Programm. Man müsste ein System etablieren, das es nur so rauscht. Ein langes, scharfes Rasiermesser. Gnadenlos. Nein, vom Sohn das Programm. Ich würde vorschlagen, wir klären jetzt erst, worüber wir reden. Ist doch ein Quatsch, wie das hier durcheinander geht. Ich glaube, mir wird schlecht. Stimmt. Ich habe nichts dagegen. Das mit dem Programm, das schaut so aus. Also die Sprunghaftigkeit, die tötet mir jetzt langsam den Nerv. Was machen Sie denn da? Dieser Lärm, man wird ja total wirr im Kopf. Was ist denn jetzt mit dem Programm? Ich wollte nur mal kurz reinhören. Und mit den langen, scharfen Rasiermessern? Mensch, da habe ich doch auch so meine Zweifel, ob das was Neues wäre. Also, ich kann ja mal das Fenster zumachen, ja? Ist ja gar nicht offen. Die sind doch zu. Wenigstens das Radio etwas leiser. Der Junge lernt programmieren für eine Ausstellung, die wir zusammen machen. Was? Explosionswolken. Auf Videokassetten. Dreifarbig. Ich mache das Programm und der Junge programmiert die Geräusche. Also Kinderlieder auf Geräuschebene. Ich habe keine Lust, einfach eine Plastik hinzustellen. Stattdessen arbeiten wir diesmal zusammen und machen was Neues. Herrgott, noch mal einen Moment. Kinderlieder für Explosionswolken? Wieso denn ausgerechnet Explosionswolken? Also, ich weiß nicht. Nein, ich glaube, wir haben uns missverstanden. Kinderlieder auf Geräuschebene. Die Geräuschebene als Musik für die Explosionswolken. Na egal, dieser technische Tick da, der geht mir auf den Keks. Ich fühle mich sowieso schon ganz zerschnitten und kaputt. Dauernd explodiert was. Und dann kommen Sie noch und machen damit auf Spielbasis. Ja bitte, das ist rein subjektiv. Wie bitte? Ohne Technik geht's auch nicht. Für mich liegt das auf der maximalen Spaßebene. Franz, davon haben Sie mir aber nichts gesagt. Haben Sie das schon vorher gewusst? Also für mich ist das aber schon eine gute Frage. Sie wohnen am Flughafen und finden den Krach prima, dieses Getöse da. Sie verhökern Spielzeugpanzer und programmieren mit dem Kind dreifarbige Explosionswolken. Ich habe gedacht, Sie sind Künstler. Davon macht man sich leicht eine falsche Vorstellung. Wenn man unbedingt will, dann stimmt's, aber sonst würde ich mich jetzt als Dekorateur einstufen, beruflich gesehen. Jeder tut, was er kann an seiner Stelle, nicht wahr? Die Stimme von dir, die kommt mir auch so verändert vor. Ach was, ich glaube, es ist nur die Wohnung. Einen Zorn habe ich jetzt, weil man sich immer alles ganz anders vorstellt. Zum Beispiel beruflich. Ja, ja. Oder politisch, lauter Wachsfiguren. Wenn Sie reden, schauen Sie alle nach rechts oben. Eine einzige Pfeifensammlung. Als hätte man das Panoptikum geplündert. Mit der Zornschwelle hat der Dr. Reier auch immer gern experimentiert. Beruflich, meinst du? Man muss es darauf ankommen lassen, hat er gesagt. Auf was? Auf wen denn? Auf den Zorn bei den Patienten. Also ich glaube, das Einzige, worauf man sich verlassen kann, ist die Unsicherheit. So viel ist sicher. Munitionsdeutsch, Kompass und Urindestillator oder man weiß nie, wie man dran ist. Es geht auf alle Fälle ums Überleben, egal wie. Der Meinung bin ich aber nicht. Wenn es ums nackte Überleben geht, dann ist der Zorn immer noch der beste Treibsatz normalerweise. Zum Beispiel drüben beim Training. Dieses Munitionsdeutsch von Ihnen, Herr Adolf, finde ich aber schon sehr merkwürdig. Sie sagen immer so gefährliche Sachen. Genau wie dieser Dings da. Karl Reihe. Rein subjektiv, glaube ich. Also, drüben beim Training? Glaube ich nicht. Im Gegenteil. Ganz sachlich gesehen. Ich finde es prima. Perfekt in jeder Hinsicht. Sie sind doch verheiratet, oder? Ja. Man müsste überhaupt hermetisch abgeriegelt eine völlig neue Technologie kreieren. Wir waren doch mal das Zentrum. Jetzt haben wir seit 30 Jahren Ruhe, regional gesehen. Alles liegt im Sterben. Es fehlt einfach die Stahlfeder im Arsch. So, so. Und was sagt Ihre Frau dazu? Im Großen und Ganzen sind wir einer Meinung. Der Einfluss, den wir nehmen können, ist effektiv total null. Wissen Sie, ich bin eigentlich daran gewöhnt. Ich habe beruflich ziemlich viel mit schwierigen Fällen zu tun. Da kommt man nicht ein einziges Mal am Tag dazu, die eigene Meinung kennenzulernen. Also, ich bin ja kein Wissenschaftler. Ich bin ein Triebmensch. Aber vorstellen kann ich mir das schon. Schwieriger Beruf, den Sie da haben. Habe ich eigentlich weniger dieses Problem. Da endet man ja als tragische Figur. Man darf sich nicht identifizieren mit dem Problem. Ach Adolf, Sie verstehen mich falsch. Wir alle miteinander sind das Problem. Ja so. Naja, Probleme haben wir natürlich alle. Wir haben gar nichts. Ich schätze, das Problem hat uns. Ja, dann haben wir uns missverstanden. Wie wär's denn mit einem anderen Beruf? Übrigens sieht man Ihnen die Strapazen gar nicht an, wenn ich mal so sagen darf. Waren Sie schon immer Künstler? Ich meine Dekorateur. Und wie haben Sie das denn gemeint mit dem Training? Wie überlebe ich unter erschwerten Bedingungen? Zum Beispiel nachts, ohne Taschenlampe, bei 30 Grad unter Null. Oder mittags, in der Wüste. Alles ohne Proviant. Im weitesten Sinne. Als Tortenbäcker. Wie? Was? Ja, als Konditor. Naja, wenn man hier geboren wird. Der Kurs war von der Innung. Skifahren war auch eine Möglichkeit, aber ich bin eben zu unsportlich. Habe ich eben Konditor gelernt. Wir durften gar nichts mitnehmen zum Überleben. Am ersten Tag habe ich gefastet. Nur einen Kompass haben sie uns gelassen. Und einen Urindestillator. Umsonst gibt's gar nichts. Vorher haben wir noch gemeinsam die Anti-Ickel-Übungen gemacht. Was für Übungen? Franz, was sagen Sie dazu? Wo war denn dieses Training? Alles drüben, in der Wüste. Weil der Innungsmeister die Gegend so gut kennt. Ja, wieso? Was hat denn das mit der Bäckerei zu tun? Wenn Sie wüssten, sag ich nur. Haben Sie schon mal 10 Tabletts mit Vanillehörnchen und Windbäckerei umstürzen sehen? Eigenhändig gebacken? 3 Kilo wertlose Brösel in 2 Sekunden? Ehrlich gesagt, nein. Na bitte. Südwestlich sind wir letztes Mal gegangen. Den ganzen Tag habe ich keinen einzigen Ton gehört. Nachts hat der Wind so gepfiffen, dass ich morgens fast taub war. Gegen Abend bin ich auf einen Nashornkäfer getreten. Mit dem Loch im Fuß bin ich schlecht weitergekommen, habe mir nachts eine Bronchitis geholt. Am nächsten Tag habe ich einen verwesten Dobermann gefunden und einen Tausendfüßler daneben. Du liebe Güte, eine ekelhafte Schweinerei ist das, Pfui Teufel. Eben. Auf halber Strecke gibt's eine Tankstelle. Ich wollte mir eine Cola kaufen mit meinem Sonnenbrand, aber ich habe kein Geld gefunden. Die Überlebenshosen haben nämlich keine Taschen, sondern nur Henkel. Man wird ja leicht nachlässig mit dem vielen Sand im Mund. Vielleicht war es auch die Gehirnerschütterung, die ich mir geholt habe, von dem vielen Husten nach der Bronchitis. Das finde ich aber schon ziemlich unverantwortlich der Familie gegenüber. Wieso? Umsonst gibt's gar nichts. Und für den Notfall gerüstet sein, sag ich immer. Naja, im Winter die Kohlenheizung, gefrorene Füße, Brikettstaub auf der Sahne. Franz, du weißt, was ich meine. Da packt einen die Wut. Ich hab doch immer die Schwedenbomben gekauft bei dir. Tag für Tag allein im Laden und in der Backstube. Einen ganzen Tag lang kommt kein Mensch. Da, um 5 vor 6, kommt ein Kind, kauft einen Gummibären, rot muss er sein, und zahlt mit einem 100er. Da hab ich mir gesagt, jetzt reicht's. Und dann habe ich mich zu dem Kurs angemeldet. Clara, wie wär's mit deinem Doppelwopper und Delikatessgurken? Oh, fein, gern. Mir auch, bitte. Für einen echten, das sage ich gleich, ist aber das Weißbrot nicht lasch genug. Ja, ja. Sowas gibt's ja nicht. Ja, leider hätten wir uns auch von drüben mitbringen sollen. Naja. Zum Schluss haben wir dann einen Speed-Wrapping-Contest fürs Kabelfernsehen gemacht. Was ist denn das? Schnellwickelwettbewerb oder Wettwickeltest. Vollständiges Einrollen in Atomschutzfolie und zwar abwärts nach der Stoppuhr. Sowas muss ja schnell gehen, sonst macht's keinen Spaß und hat auch keinen Zweck. In der Praxis. Es ist schon so, dass man sich nicht aussuchen kann, wovon einem schlecht wird. Naja, bei der eingeschrumpften Zufallsquote muss man sich eben selbst helfen. Das bleibt einem ja nur noch tödliche Langeweile bei dem technischen Standard, oder? Aber vorhin, da haben Sie gesagt, ohne Technik geht auch nichts. Ja, genau. Und deshalb habe ich auch dieses Diplom gemacht in Überlebenstechnik. Dieses GHWEET. Den was bitte? Gentleman's Know-how Without Equipment Emergency Training. Gentleman, aha. Gibt sowas auch für Frauen und Kinder? Kann man denen nicht zumuten. Ja, wie ist das jetzt gemeint im Ernstfall? Hauptsache, man lebt und die Marie stimmt, dann ist alles in Butter. Und für den Notfall gerüstet sein, sag ich immer. Man kommt sich so beobachtet vor, oder der Samt denkt eben besser heutzutage. Ein Taschencomputer mit Zentralanschluss hätte ich gern. Ich habe zwar selber so ein Biorhythmus-Ding für die astrologischen Daten, aber eigentlich kann ich die Quarzinvasion nicht leiden. Man kommt sich so beobachtet vor. Naja, der Sand denkt eben besser heutzutage als unser Eins. Man wäre ja auch blöd, wenn man sich dagegen wehrt, wo doch die Mikrochips besser funktionieren als unser bestes Gehirn. Und schneller? Ja, ich weiß schon. 100.000 Schaltungen auf 4x4 Millimeter. Alles aufgedampft, habe ich gelesen. Je digitaler, desto besser, sage ich. Sie haben ja auch selber so eine Wegwerfuhr. Da wundert's mich nicht, dass Sie Partei ergreifen. Von mir aus können die mich kontrollieren rund um die Uhr. Mit meinen Daten können die sowieso nichts anfangen. So, meinen Sie? Ich habe da aber meine Zweifel. Wieso? Da kommt wenigstens unser Stammhirn auch mal zum Zug, wenn wir das Großhirn nicht mehr für jeden Dreck gebrauchen müssen. Intuition ist sowieso im Arsch. Intuition? Das würde ich gern sehen, wie Sie Ihre Finanzen mit dem Stammhirn zählen beim Einkaufen. Clara, ich finde, Sie fassen alles immer zu ungemütlich auf. Wenn Sie mir Ihr Geburtsdatum sagen und die Zeit. Ja, von mir aus. Dann könnte ich ja herausfinden, wo bei Ihnen die Gemütlichkeit herkommt, während Sie Ihre Doppelwoppa... Oh Gott, die Woppa, die muss ich jetzt endlich gleich in Angriff nehmen. Wo ist denn Ihre Frau, Herr Adolf? Ist sie da? Ist sie auch von hier? Ah ja, die Marianne. Nein, die ist in Skarwendel zum Firngleiten. Verzeihung, wohin? Was macht sie da? Das reine Gegenteil von mir. Extrem sportlich, unheimlich fit. Ich gehe jetzt in die Küche und baue uns die Wopper zusammen. Da haben Sie ja eine gemeinsame Heimat. Wie heißt doch dieses schöne Lied? Mein schönes... Naja, also wie heißt denn das gleich? Naja, am Grünen. Vielleicht können Sie mir doch helfen, der Fluss da. Da gibt's jede Menge, kann man nur ignorieren. Soll ich eine Platte auflegen? Da bin ich aber neugierig. Was haben Sie denn gemeint mit ignorieren? Ah ja, die Heimat so, im engeren Sinn. Inwiefern? Wenn man da lebt, territorial gesehen. Abstand kann ich nur sagen. Einen Spaß muss man sich draus machen, dann geht's, aber nur dann. Und nicht hinschauen. Franz, Sie sind doch da auch zu Hause, oder? Normalerweise ja. Aber eigentlich nein. Es kommt einfach davon, dass man lebt, Clara. Echt. Ganz automatisch. Also Franz, ich finde das schon komisch, wenn man sich näher kommt, obwohl man sich doch überhaupt nicht kennt. Mhm. Bei Herrn Adolf, da kann das ganz schön durchschlagen. Da sind wir alle eigen. Liegt nicht zuletzt an der Routine. Ja. Haben Sie gehört? Klingt wie Kantine. Reines Roulette, die Firmengleiterei. Hoffentlich kein Kalbfleisch, alles geimpft. Ob ich was gehört habe? Ihr wird nicht geimpft. Da, hören Sie es, Clara. Da ist er schon wieder. Ja, bitte. Der Einfluss aus der Besatzungszeit. Routine, Roulette. Kotelett, Omelette, na und? Haben Sie auch schon Kohldampf? Im Fernsehen hat unlängst einer gesagt, wortwörtlich. Ich habe den Eindruck, draußen im Lande, hat er gesagt, da wird hauptsächlich Fehlverhalten freigesetzt. Und deswegen stehen bereits große Teile der Bevölkerung unter Frust. Und dann hat er noch von Bewusstseinserweiterung geredet. Wenn ich davon ausgehen will, dann kann man doch auch nicht im kleinen Kreis so eine grobe Anmacherei bringen. Politisch sowohl als auch überhaupt. Derartige Gespräche sind nun mal keine Basis für ein wünschenswertes gemeinsames Erfolgserlebnis. Man muss eben einfach, hat er gemeint, die thematische Ebene strukturieren. Dann ist alles paletti. Aber so, hat er zum Schluss gesagt, kann man doch auch keinen kreativen Lernprozess ankurbeln. Genau, ich sag auch immer, man ist viel zu ungenau. Soll ich jetzt die Platte auflegen? Ein Alpenlied? Von mir aus, klar, leg auf! Also ganz unter uns. Auf Putzsound dazu habe ich jetzt keinen Bock mehr. bin schon so sensibilisiert, dass ich mit den Nerven auf Null stehe. Es kommt einfach davon, dass man lebt, Clara. Echt? Ganz automatisch.